Tamino. Tamino, wollen wir nicht speisen? Blase du nur fort auf deiner Flöte. Ich will sehen, ob auch der Keller so gut bestellt ist. Ich höre Taminos Flötenspiel. Tamino, du hier? Ich hörte dich spielen und lief dem Tone nach. Aber du bist traurig. Sprichst nicht eine Silbe mit deiner Pamina? Wie? Ich soll dich meiden? Liebst du mich nicht mehr? Oh, das ist mehr als Kränkung. Mehr als